Maria. Der allerschönste Klang, den ich je hört. Maria, Maria, Maria, Maria. All die schönen Klänge dieser Welt in einem Wort. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Ich traf grad ein Mädchen, Maria. Der Name sonderbar ist nicht mehr, was er war. Ich, Maria, ich küss grad ein Mädchen, Maria. Und plötzlich ich erkannt, wie schön und doch ein Klang. Maria, Maria, der Name sonderbar ist nicht mehr, was er war. Hey, Maria, küsst grad ein Mädchen, Maria, und plötzlich ich erkannt, wie schön noch solch ein Klang. Maria! Der allerschönste Klang, den ich hier